WDR 5 Erlebte Geschichten. Drei Berufe standen zur Wahl: Verkäuferin, Friseuse oder ins Büro. Irm Herrmann, jüngstes Kind ihrer Familie, 1942 in München geboren und in wenigen Tagen 75 Jahre alt, entschied sich für den Schreibtisch. Jeden Sonntag ging sie mit ihrem Vater ins Kino und an den öden Werktagen träumte sie sich in die Geschichte hinein, die sie am Sonntag gesehen hatte. Sie wollte sein wie die Frauen im Film. Was gelang, als sie bei einer Lesung Rainer Werner Fassbinder kennenlernte, der sie fragte, ob sie bei einem Kurzfilm mitmachen wollte. Es begann eine intensive Zusammenarbeit. Das erste Spiel, an das ich mich erinnere, das war ja wohl noch, ja, zum Kriegsausklang muss das wohl gewesen sein. Also es ist meine erste dunkle Erinnerung, die ich habe, nachdem ich ja jede Nacht in den Luftschutzkeller gebracht worden bin in München. Wir waren noch ausgebombt und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, also ich musste ja wohl schon 3 oder 4 oder vielleicht war ich sogar 5 gewesen sein, und meine Mutter musste mich ja wohl, warum auch immer, immer wieder mal alleine lassen in der Wohnung. Mein Vater hat ja gearbeitet als Abteilungsleiter, um irgendwie einzukaufen oder ich weiß nicht was, musste man ja auch in dem zerbombten München irgendwas organisieren. Und wir hatten so einen Küchenhocker und eine Wohnküche, Parterre. Und immer wenn sie zur Tür reinkam, habe ich mich unter den Hocker gelegt und habe immer gesagt, Mama, ich bin tot. Und ich war so sauer, weil sie das nicht mitgespielt hat. Und sie hat immer nur gesagt, erzähl doch mal auf mit dem Krampf, ja, steh auf und mach nicht so einen Krampf. Und ich glaube, ich habe dieses Spiel einige Male wiederholt, weil ich immer gedacht habe, irgendwann muss ich doch mal glauben, dass ich tot bin. Aber sie hat es überhaupt nicht ernst genommen und hat sie auch nicht interessiert. Naja, und dann habe ich so eine Puppe bekommen, aus Porzellan, glaube ich, und die echten Haare meiner Mutter. Meine Mutter war Friseuse und hatte einen Friseursalon, den sie dann später aufgegeben hat wegen der Kinder. Und jedenfalls habe ich mit dieser Puppe, die habe ich bekommen, und die bekam halt zu Weihnachten dann immer wenigstens ein anderes Kleid. Und da haben sich irgendwie meine Tante und meine Mutter sich mokiert. Gell, das ist doch ein schönes Maderl. Und da haben sie sich aber so angeguckt, dass ich nämlich irgendwie nicht schön bin. Und ich habe das zufällig gesehen. Also ich habe nach oben geguckt, wie die sich so mokieren über mich. Vielleicht hat sich das sogar auf die Puppe bezogen. Das kann unter Umständen sein. Aber die Puppe war eigentlich, ich habe sie immer noch da, ein sehr schönes Gesicht. Ja. Die kann auch so brummen und so. Und das hat mich mein Leben lang geprägt. Das hat jetzt eigentlich wenig mit Spiel zu tun. Aber meine Spiele waren dann mit der Familie Mensch, ärgere dich nicht spielen, wo ich regelmäßig geweint habe, wenn ich verloren habe. Also ich konnte eigentlich ganz schlecht verlieren. Und draußen auf dem Hof hat man halt diese Seilspiele, springen und aufs Pflaster malen, wo man so gehüpft ist. Wie gesagt, wir haben Parterre gewohnt. Und der Balkon, die Loggia, ging auf dem Hof. Meine Mutter hat mich immer sehr freigelassen, also die war nicht so eine ängstliche Person. Ich durfte also immer im Hof spielen und so, nur abends um 7 musste ich halt ins Bett. Und die Rattenplage nahm mir wohl irgendwann zu, also ich war ja ein kleines Kind und weiß noch, wie die dann auf diese Ratten geschossen haben. Ja. Also das werde ich auch nie vergessen. Da war aber helle Freude bei diesen Jägern. Ich fand das als Kind schon irgendwie schrecklich. Also das heißt, ich habe eigentlich mehr gestaunt über das, was da jetzt passiert, und habe eigentlich nicht so ein Urteil gehabt. Da war ich auch noch zu klein. Und dann weiß ich noch, dass ich in dieser Sandkiste gespielt habe und darüber war so ein großer Baum und da hat eine Taube mir auf die neue Bluse geschissen. Und das war irgendwie eine Tragödie. Ja. Also das weiß ich noch, dass mich das, also ich weinend nach Hause lief, ja. Und werde ich auch nie vergessen, Fassbinder ist ja unweit von mir groß geworden. Das war mehr in der Theresienwiese Nähe, was ja von uns auch ganz nah war. Und ich war in Sendling damals als Kleinkind und er Theresienwiese. Ja, ich bin früher geboren als er, aber er kam ja dann, er ist ja in Bad Wörthershofen geboren, weil die Mutter ja krank war. Aber in den 50er Jahren war er ja schon in München dann. Gut, wie auch immer, zu dieser Zeit in den 50er Jahren gab es nichts anderes, als Arbeiten. Schule kam nicht in Frage, also irgendwie eine höhere Schule, das war undenkbar, weil mein Vater gesagt hat, ich werde irgendwie pensioniert oder gehe in Rente und meine Mutter kann das nicht tragen, ein Studium. Also musste ich so schnell wie möglich arbeiten und man hat mir gesagt, du kannst werden Verkäuferin, Friseuse oder ins Büro. Und dann habe ich mich natürlich sofort spontan fürs Büro entschieden, mit dem Gedanken, dass ich da irgendwie die größten Chancen habe im Leben. Und als ich in die Pubertät kam, kaufte sich mein Bruder ein Fotoapparat, was ja damals so schwarz-weiß, und ein Labor dazu. Also es war ein Labor in seinem Zimmer, wo man also das fixiert hat, die Bilder, und dann in so einer Presse getrocknet. Und ich durfte sie dann schneiden, mit so einer Schneidemaschine durfte ich machen. Pro Bild habe ich einen Pfennig, hat er mir bezahlt, ja, damals. Jedenfalls war ich natürlich, wie ja Jugendliche sich heute ja sowieso automatisch verkleiden und sich irgendwie Posen machen und ausprobieren. Und das habe ich natürlich auch gemacht, ja. Im Nachhinein erscheint mir das völlig natürlich eigentlich, und er hat mich fotografiert. Und ich habe mir immer wieder andere Dinge angezogen und habe also wirklich, ich weiß nicht, was ich mir alles ausgedacht habe, Ballettposen und alles Mögliche. Und also ich fand mich ganz, ganz toll. Und hinterher hat er gesagt, er hatte gar keinen Film drin. Das war so ein Schock, also ich habe so geweint und ich hätte ihn fast erschlagen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ja. Und die ganze Familie wusste das und die haben dann nur hämisch gelacht. Zwischen 10 und 14 ist mein Vater immer am Samstagnachmittag ins Kino gegangen. Also mein erster Film, den ich selber angucken durfte, war immer sonntags um 13:30. Da liefen diese Walt Disney Filme, Alice im Wunderland, und das waren meine ersten Zeichentrickfilme. Ich über alles geliebt habe, und dann war das Doppelte Lottchen. Das war mein erster Kinderfilm, den ich gesehen habe. Und da habe ich ja Rotz und Wasser geweint. Und dann auch von Erich Kästner, das Fliegende Klassenzimmer. Nee, Emil und die Detektive natürlich. Also an diese Filme erinnert man sich natürlich, weil wir hatten in der Nähe auch ein Kino und da durfte ich da hingehen. Und dann war es die Regel, dass ich mit meinem Vater immer spazieren ging. Am Samstagnachmittag hat er immer gesagt, so, ich mache jetzt einen Spaziergang. Meine Mutter blieb grundsätzlich zu Hause. Nicht, weil sie musste, sondern weil sie wollte. Wahrscheinlich war sie froh, dass sie uns auch los war. Und da war der nächste Gang, das wusste ich schon, ins Kino. Und dann sind wir immer Samstagnachmittag um 4 ins Kino gegangen, Kristallpalast oder wie diese. Es gab ja damals unendlich viele Kinos. Ja. In jedem Viertel gab es ja Kinos. Und da haben wir die ganzen 50er Jahre Schnulzen gesehen. Moselvaters Liebeskummer und wie sie alle heißen. Also ich habe die Stars natürlich mit Vico Tajani und Katharina Valente, und das habe ich alles gesehen und war begeistert. Also ich habe mich total identifiziert mit diesen Stars, mit diesen sogenannten 50er-Jahre-Stars, war ich hin und weg. Und ich kam dann ins Büro und war dem überhaupt gar nicht. Also ich war so klein, ich war damals die kleinste von allen Lehrlingen. 7 Lehrlinge wurden eingestellt für 15 D-Mark im Monat, im ersten Jahr, im zweiten Jahr 45 D-Mark und im dritten 95. Und ich musste alles abliefern zu Hause. Und Taschengeld hat mein Vater noch nie gehört, dass es sowas gibt. Aber ab dem zweiten Lehrjahr habe ich dann Taschengeld gekriegt von 5 Mark im Monat. Und ansonsten musste ich mir alles, ja, erstreiten, erbetteln, wenn ich irgendwas wollte. Ja. Mein Vater hat nur gesagt, nee, also ich habe mein Leben lang keine Pelzstiefel getragen, da brauchst du auch keine. Ja. Und es war so ein Horror, es war eigentlich ein Albtraum, ein einziger Albtraum. Aber ich habe mich eben dann immer weggeträumt von Montag bis zum Samstag, bevor wir wieder ins Kino gingen. Ich bin dann ins Tagträumen gekommen. Und habe dann immer die Figur durchgespielt, die ich gesehen habe. Also sei es jetzt Gina Lollobrigida oder Sophia Loren oder Katharina Valente oder Lieselotte Pulver und also diese 50er-Jahre-Stars. Und mein Traum war eigentlich, so jemand zu sein. Also ich habe mir nicht getraut, konkret zu denken, ich will Schauspielerin werden, weil es in diesem Umkreis und in dieser Familie undenkbar gewesen wäre. Aber ich denke ja, jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich sehr viel mehr, dass dieses Sprichwort, wie du denkst, so wirst du, dass das absolut eine Wirkung hat. Und ich habe mir das einfach gewünscht, ja. Ich wollte auch so ein Star sein. Ich habe dann immer das alles durchgespielt. Ich bin so gegangen, ja. Ich habe mich so verhalten. Während ich getippt habe, habe ich mir die ganzen Szenen nochmal so durch den Kopf gehen lassen, den ganzen Film. Und das war meine Konserve von Montag bis Freitag oder Samstag vielmehr, wo ich dann wieder mit meinem Vater ins Kino bin. Dann bin ich zurück, habe mir eine neue Stelle gesucht. Das war meine letzte Bürostelle beim ADAC. Da stieg ich gleich zur Chefsekretärin auf, bekam ein eigenes Büro mit Telefon und allem drum und dran. Und da lernte ich eben durch die Susanne Schimkus, die war in der Schauspielschule, mit Fassbinder und mit Hanna Schikula zusammen. Und die traf ich vielleicht dann 2 Wochen später. Sie sagte, ach, besuch mich doch mal und heute Abend kommt da so einer aus meiner Schule und der will irgendwas vorlesen und so, komm doch dazu. Und das war eben der Fassbinder, der dann so aus einem Lore-Roman, also von jemandem, der halt wie Lore-Roman schrieb, die ganze Nacht durchgelesen hatte und eine Zigarette nach der anderen rauchte. Und ich war ganz fasziniert. Dann trennten wir uns wieder und dann habe ich sie noch wieder getroffen. Dann hat sie gesagt, ja, der Rainer hat ein Stück geschrieben, eine Scheibe Brot, und führt es im Jazzkeller auf. Das war in der Karlbachstraße, da gab es den ganz berühmten Jazzkeller. Und sein Freund, der liest es, und seine Mutter wird auch kommen. Ich habe heute keine Zeit, magst nicht du hingehen? Und ich hatte einen Freund zu der Zeit aus dem Büro, der mich aber langweilte, absolut langweilte. Ich habe den zwar überall mit hingenommen, aber der langweilte mich zu Tode. Wusste ich schon, das ist gar nichts. Jedenfalls war ich dann bei dieser Lesung und er hat, glaube ich, den 2. Preis bekommen. Und hinterher sind wir gegenüber in der Gaststätte, da gab es ja noch diese typischen Gaststätten in München, fast mit einer Cola getrunken. Der hat ja keinen Alkohol getrunken zu der Zeit und hat nur geraucht, aber keinen Alkohol. Und dann verging, glaube ich, fast ein halbes Jahr und dann bekam ich plötzlich einen Anruf von diesem Theodor Rosa, der sagte, du, der Rainer, der war so ein bisschen Schwabe, der Rainer möchte einen Kurzfilm drehen und ob ich denn nicht da mitmachen möchte. Also er würde gerne, dass ich da mitspiele, aber sie hätten kein Geld, sie könnten mir nichts zahlen. Da haben sie mich im Büro angerufen. Und da sage ich, naja, aber ich kann das doch gar nicht. Ja, das macht nichts und der Rainer würde mich gerne treffen mit dem Kaffee Monopterus. Da war schon 16:30 hatte ich Schluss, 16:45 rief er an und der würde da schon auf mich warten und da könnte man ja alles besprechen. Und dann kam ich da hin und dann hat der Rainer ganz scheu mir gegenüber und hat gesagt, also es handelt sich nur um eine Szene und da kommt eben dieser Stadtstreicher und ich mache die Tür auf und er will irgendwie eine Scheibe Brot. Und ich sage dann nur, schleichen Sie sich oder irgendwie sowas halt. Und dann sage ich, ja, und wann soll das sein? Und dann sagt er, ja, wir haben das eigentlich schon aufgebaut. Also ich brauche mich nur hinzustellen und das zu machen. Ja. Mir ist also alles vergangen. Ja. Ich war so voll Angst, ja, und Panik. Er hat mich dann in seinen Bademantel gesteckt, in so ein gestreiften Frotte-Ding und hat mir das nochmal erklärt, genau, was ich jetzt zu tun habe. Michael Fengler, der spätere Produzent, der hat das Licht gemacht und Ton. Wir waren 4 Leute, mehr waren das ja nicht. Im Treppenhaus und er klopft und ich rede da kurz mit ihm. Ja, das war schon abenteuerlich, muss ich sagen. Und da habe ich natürlich sofort Feuer gefangen, also das muss ich einfach zugeben. Also ich weiß nicht, von was ich mehr Feuer gefangen habe, von dem Fassbinder wahrscheinlich oder von diesem, also irgendwie instinktiv das andere Leben. Dann haben wir uns so ein bisschen angefreundet und wir haben uns also sehr viel getroffen, sind ins Kino gegangen und Flipper gespielt. Es war damals die Flipperzeit in München. Und dann war ja das Oberhausener, die Oberhausener Kurzfilmtage, ja. Und da hat er gesagt, also das ist jetzt alles nichts, du hörst jetzt auf im Büro und das ist ja Sklaverei für das wenige Geld und das kommt überhaupt nicht in Frage. Er hat mich immer abgeholt unten, stand schon mal eine halbe Stunde vorm Büro und ich konnte es ja sehen vom Fenster aus. Da stand er schon in der Ecke, hat geraucht und gewartet, bis ich endlich komme. Und er konnte nicht ertragen, dass ich auch nur 1 Minute weg war. Also das war für ihn. Und dann ist er nach oben gegangen, am nächsten Tag hat er gesagt, die Frau Herrmann kommt nicht mehr. Ich habe niemals gekündigt, gar nichts, ja. Und dann sind wir nach Oberhausen gefahren, getrennt, im Hochsommer, es war sehr heiß. Da haben wir dann in so einer Privatwohnung gewohnt, da war noch richtig so die Wäsche draußen schwarz. Und dann habe ich mit dem Hilmar Hoffmann ja gesprochen, dass sie doch noch die Filme, das war ja nicht im Programm, es war nicht angekündigt, es war gar nichts. Aber er hatte große Hoffnung, da waren sie alle da, der Wim Wenders und wie sie alle heißen. Die große Hoffnung, dass sie trotzdem irgendwie eine Sondervorführung machen, ja, von den beiden Filmen, haben sie aber nicht. Hilmar Hoffmann hat sie nicht erreichen lassen. Und wir sind unverrichtete Dinge zurück. Und dann kam man auf die Idee, dass ich eine Agentur gründe, also eine Schauspielagentur, wo ich die Hanna, ihn, Susanne Schimkus und dann kam noch so ein Kabarettist dazu, dass ich das mache. Ich bin dann mit diesen zwei Kopien und den Fotos von denen durch ganz Deutschland gereist mit dem Zug. 0 Mark in der Tasche, also ich hatte immer nur das Bahngeld und musste immer gucken, wo ich irgendwie übernachte. Da habe ich sehr viel verdrängt. Ich weiß nur, dass ich in Köln mal am Bahnhof stand und trotzdem Wasser geholt habe, weil ich war in den falschen Zug gestiegen, Hochsommer, und ich heulte trotzdem Wasser, weil ich hätte nicht gewusst, wohin. Es wäre Nacht geworden und ich hätte nicht, also auf eine Bahnhofsmission, auf sowas kam ich ja auch nicht. Und dann kommt irgendwie eine ganz entfernte Bekannte, also die man nur einmal gesehen hat vielleicht im Leben. Und der habe ich wirklich 10 Mark abgenötigt. Die hat mir 10 Mark gegeben. Also ich habe das wirklich aus der rausgepresst. Ich bin zu diesen Besetzungschefs oder Besetzungschefinnen. Also ich war in Baden-Baden, ich war in Saarbrücken, ich war in Hamburg, ich war in Köln, ich war in München, beim Hessischen Rundfunk, überall, so Frankfurt, um die zu präsentieren. Das war damals so die Idee. Und die zwei Kurzfilme gleich mit anzubieten. Es war natürlich Hochsommer, zu der Zeit, wo die meisten im Urlaub waren auch. Und da war ja keine Anmeldung, gar nichts. Ich bin da ja einfach hingegangen. Zum Schluss bin ich dann zu dem Schlenter, das war der Besetzungschef von der Bavaria, und der hat den Fassbinder engagiert für eine Staudamm-Serie. Und der fuhr dann aber vorher nach Griechenland, und weil da irgendwie so ein griechischer Freund, der hat immer Autos verschoben, das war damals so Mode, also so ein Mercedes gekauft in München und dann überführt nach Griechenland. Und irgendwie sind sie dabei erwischt worden oder so. Und dann saß der Rainer, kam irgendwie nicht zurück, und es war Drehbeginn am Bodensee. Und die rufen mich an und sagen, Frau Herrmann, es ist jetzt Drehbeginn, wo ist denn Herr Fassbinder? Und dann sage ich, das weiß ich selber nicht. Also die erste Rolle, die ich ihm verschafft habe in einer Serie, eine große Rolle, die ging sofort baden. Die Agentur, das war ja sofort gestorben, weil das Arbeitsamt mir einen Brief schrieb, dass das verboten sei. Es gibt also 5 eingesessene Agenturen, oder es seien 10 in Deutschland, die hätten die Lizenz. Und ich würde keine Lizenz bekommen, weil das macht der Staat und sonst niemand oder diese Agenturen, die schon die Lizenz haben. Also das war auch gestorben. Und dann eben begegnet er Marite Kreiselis auf der Straße von seiner Schauspielschule. Und der hat gesagt, du, ich spiele da so im Action-Theater in der Müllerstraße und wissen nicht mehr vorbeikommen. Und ja, da sind wir dahin. Und da war der Per Raben, hat der Antigone inszeniert, wo die Marite auch mitgespielt hat. Und da brach sich der, der den Boten spielt, irgendwie den Arm, und da ist der Rainer eingesprungen. Und dann war natürlich, ich wohnte in der Einmüllerstraße 5 in Schwabing. Ja, und inzwischen, er zog dann zu mir in dieses 18 Quadratmeter große Apartment. Und dann fing er praktisch beim Action-Theater da an, auch zu inszenieren mit der Ursel Sträß, Per Raben. Und ich habe dann immer gespielt. Ich musste einfach immer spielen. Ich hatte eine Heidenangst. Ich hatte immer Angst. Aber ich habe es trotzdem gemacht, obwohl ich höllische Angst hatte. Und dann, um das abzukürzen, kam ja dann Liebe ist kälter als der Tod. Und ich war ja immer beteiligt an allen Filmen mit anderen Dingen, sei es mit Finanzierung organisieren, mit Requisiten, mit, also alles, was so Allround-Geschichte betrifft beim Film, was ja heute alles einen Namen hat. Und der hat immer Ideen gehabt und er hat die Rollen auf uns, also auf dieses Dutzend, was er vor sich hatte, halt hingeschrieben, ja. Also er hat jedem irgendwie die Rolle auf den Leib geschneidert. Dadurch musste man sich nicht, sagen wir, groß verstellen, weil die kamen zwar zum Teil aus der Schauspielschule, ich war ja total allein, und dadurch habe ich mich immer auf den Standpunkt gestellt, ich kann das ja eh nicht. Also ich bin ja unschuldig. Ich kann ja nichts dafür. Ja. Ich habe mich eigentlich nur in seinem Radius bewegt. Dann war ich ja auch so wahnsinnig verknüpft mit ihm. Weil ohne ihn hätte ich nicht einen Satz rausgebracht. Also ich hätte gar nichts tun können ohne ihn. Und es war aber so, dass ja, in dem Moment da ist dir nicht eine Abhängigkeit bewusst, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit. Also dieses Wort Selbstwertgefühl und Selbstbestätigung, das kenne ich gar nicht. Es war immer eine Zitterpartie, immer, ob ich das kann. Und es war immer eine ganz große Herausforderung für mich, auch viel, viel später noch. Also meine Angst so vor der Kamera oder auf der Bühne noch viel, viel schlimmer, das hat, also ich glaube, das hat 10 Jahre gedauert wenigstens. Als ich mich von ihm gelöst habe, das war ja, was kann ich, da habe ich ja unendlich viele Sachen schon mit ihm gemacht. Und ich wurde ja auch währenddessen schon immer angefragt von anderen und das wurde meistens abgelehnt von seiner Seite aus. Ich habe dann ja auch immer klein-klein gespielt. Bei Hauff, bei Schlöndorff, bei Herzog. Die haben mich ja dann immer irgendwie mal besetzt, so einmal in einem Film. Oder mal in irgendeiner Serie. Ich habe ja sehr viel gemacht. Ich habe Skript gemacht, ich habe Regieassistenz gemacht bei Fassbinder. Ich habe ja hinter den Kulissen wahnsinnig viel gelernt hinter der Kamera. Ich habe ja eine unheimliche Menschenkenntnis dadurch auch erfahren. Denn Fassbinder und ich, wir wussten, wir brauchen uns nur anzugucken. Bei 8 Stunden sind kein Tag. Das sind ja Heerscharen von Schauspielern vor der Kamera gewesen bei dieser Serie. Ich habe da auch Skript gemacht und gespielt in Köln und wir wussten immer, wer gut ist und wer nicht gut ist. Ja? Und das habe ich sofort gesehen, er ja auch. Und wir haben uns auch sehr gut in diesen Theaterarbeiten, da war ich ja auch immer mit dabei und habe das nicht offiziell assistiert, aber ich war einfach dabei und wir waren uns da immer einer Meinung. Also es ist schon so, dass ich eine gewisse Qualität wohl immer hatte. Nämlich die irgendwie der Menschenkenntnis, weil mich Menschen immer interessieren, auch heute noch. Also ich bin immer neugierig auf Menschen und das ist einfach auch mein Material, Menschen. Menschen kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen und das ist für mich ein leichtes. Mein Lernprozess war jeder Film, war jedes Theaterstück, was auf mich zugekommen ist, es war für mich ein Lernprozess. Ich habe ja nicht gesucht, ich wurde immer gefunden. Also ich habe mich eigentlich nie bemüht, dass ich irgendwo angerufen hätte, weil das hätte sowieso nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe das vielleicht 2-3 Mal gemacht im Leben. Und die Leute riechen ja durchs Telefon, wenn du gerne was tun möchtest. Das ist sofort, stößt sofort auf Ablehnung. Und das habe ich dann ganz schnell gelassen, dass es so nicht geht. Filmen mit Rainer Werner Fassbinder. Eher zufällig kam ihrem Hermann, die in diesen Tagen 75 Jahre alt wird, zum Film. Obwohl die begeisterte Kinogängerin immer davon geträumt hatte, eine Frau im Film zu sein. Für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Monika Buschei. Erlebte Geschichten bereits wieder am kommenden Dienstag, dem 3. Oktober. Dann erzählt Maria Hedberg, wie sie es schaffte, als DDR-Bürgerin einen Schweden zu heiraten und das Land verlassen zu dürfen. Dienstagmorgen um 9.05 Uhr und Dienstagabend um 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.